Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, meine lieben Geschwister. Und herzlich willkommen zu unserer Reihe Ich möchte gerne heiraten, aber ich weiß nicht wie. Nun haben wir es so weit geschafft, dass wir alhamdulillah jemanden kennengelernt haben. Und wir haben uns darauf geeinigt, auf einen Termin geeinigt, dass wir zu dieser Person, also der Mann, zu der Frau nach Hause kommt, beziehungsweise zu der Familie der Frau nach Hause kommt und sie kennenlernt. Das Wichtige dabei ist, mein lieber Bruder und meine liebe Schwester, ihr müsst euch darauf vorbereiten. Ihr müsst euch vorbereiten. Ihr könnt euch darauf vorbereiten, erstens durch diese Videos und zweitens können euch Brüder und Schwestern, die in derselben Situation wie ihr wart, euch helfen. Sie können euch Tipps geben, sie können euch Ratschläge geben. Nehmt von ihnen, hört ihnen an, sammelt das Beste davon raus und macht daraus was, inshallah ta'ala. Nutzt das für euch, für eure Lage, für eure Situation. Das Wichtige aber hierbei, meine lieben Geschwister, ob Mann oder Frau, wobei der Mann natürlich wichtiger in dieser Sache ist, ist das Benehmen. Denn er kommt in das Zentrum der Familie und er möchte etwas haben von dieser Familie, eines der besten Sachen, die die Familie besitzt haben. Und deswegen muss er das beste Benehmen hervorbringen. Das geht nicht, dass jemand kommt in eine Familie und er möchte heiraten und er hat gar kein Benehmen. Also wenn du kein Benehmen hast, lieber Bruder, oder wenn du kein Benehmen hast, liebe Schwester, eigne dir das an. Mindestens schau, wie man sich benimmt vor anderen Leuten, wie man sich benimmt bei Gast. Und deswegen ist es hilfreich, andere Geschwister zu fragen, die in derselben Situation waren, zu fragen, was ist wichtig, worauf achtet man. Und ihr werdet staunen, wie viel Informationen ihr bekommen könnt. Deswegen wichtig ist Benehmen, Benehmen, Benehmen, meine lieben Geschwister. Allgemein, der Muslim sollte sich gut benehmen. Aber in dieser Situation noch mehr, denn er muss ja überzeugen. Er muss von sich selbst überzeugen. Er muss die Familie, den Vater, die Mutter und auch die Frau davon überzeugen, dass er eine gute Person ist für diese Schwester zum Heiraten. Andersherum natürlich auch, wobei natürlich das Hauptmerkmal auf dem Mann steht, weil er kommt, seine Worte, alles was er sagt und tut, wird auf die Waagschale gelegt, besonders von der Mutter. Deswegen müssen wir darauf achten, dass wir uns gut verkaufen können, dass wir gut überzeugen können. Und diese Sachen sollte nicht eine Schauspielerei sein. Es ist einfach nur, damit man sich noch ein bisschen benimmt. Also nicht, dass du dich als Superstar benimmst in dieser Situation und nach der Heirat bist du das Schlimmste. Nein, nein. Darum geht es nicht. Es geht darum, dass du allgemein deinen Charakter verbesserst, aber besonders, weil diese Situation eine besondere Situation ist, dich besonders gut benimmst und dich darauf vorbereitest. Wichtig ist auch genauso, wie ich gerade gesagt habe, dass du die Familie von dir selbst überzeugst. Und für die Familie, besonders für den Vater, ist es wichtig, dass du ihm zeigst, dass du auf seine kleine Tochter genauso aufpassen kannst, wie er das tat. Und dass du fähig bist, für sie zu sorgen, so wie er für sie gesorgt hat. Das sind die wichtigsten Punkte, die ein Mann schaffen muss, bei dem Vater zu überzeugen. Zumindest beim ersten Treffen schon ein kleines Gefühl dem Vater zu geben, okay, dieser Mann, der gekommen ist, ist ein Mann und kein kleiner Junge. Und dieser Mann stellte sich raus, dass er Fähigkeiten hat, ich lade ihn noch ein zweites Mal ein. Wenn wir das schaffen, dann haben wir schon einen großen Schritt geschafft. Das ist, was man als Mann beachten muss. Natürlich auf der anderen Seite sollte der Mann auch die Familie anschauen. Mag ich die Familie, mag ich die Leute, die da sind, komme ich damit klar, wie sie mit mir reden, mag ich die Mama, den Papa, die anderen Geschwister eventuell, gefällt mir das, was ich sehe. Und die Schwester muss natürlich auch darauf achten, gefällt mir das, wie der Bruder redet, gefällt mir das, was er sagt, wie er es sagt, wie er mit meinem Vater redet, wie er mit meiner Mutter redet, wie er mit mir redet, passt mir das? Und versuchen, das Ganze objektiv zu betrachten. Bei Schwestern ist das manchmal ein bisschen schwieriger, weil sie sehr emotional sind. Deswegen sage ich, betone ich das hier nochmal, objektive Beachtung, denn du entscheidest hier für dein Leben. Noch ist nichts sicher, aber das Endergebnis ist das Wichtige. Und deswegen, weil du für dein restliches Leben entscheidest, solltest du ein gutes Ergebnis erwarten. Zumindest, was du sagst, damit komme ich klar und damit, neben dieser Person kann ich jeden Tag aufwachen, diese Person kann ich anhören, diese Person kann ich anschauen. Das sind alles Punkte, die wichtig sind für die Schwester und für den Bruder. Was ich allgemein empfehle ist, dass der Mann vielleicht erstmal mit dem Vater alleine sitzt und der Vater wird ihn erstmal ein paar wichtige Fragen stellen, Und vielleicht holt es auch einen runter. Allgemein eine Nasiha von mir: Das erste Mal, wenn man hingeht, sollte man vielleicht mit einem Freund, Bekannten, Onkel hingehen oder etwas, was ein bisschen weiter entfernt ist wie die Eltern. Warum? Weil, wenn die Eltern dabei sind, dann ist das vielleicht ein bisschen schon wieder strenger. Man kann sich nicht so freigeben, wie man gerne möchte. Und das Ganze ist ein bisschen ernster, obwohl die Sache natürlich ernst ist. Aber sobald die Eltern auch noch mit ins Spiel kommen, dann ist das Ganze noch ein Tick ernster. Deswegen, wenn man zum Beispiel einen schönen gesprächigen Freund dabei hat, was bei mir persönlich gut geholfen hat, wenn man einen gesprächigen Freund dabei hat, der die ganze Situation auflockert und weiß, wie man redet, das wäre von Vorteil. Das würde einem helfen, sei es jetzt, wie gesagt, ein Freund, ein Bekannter, ein Verwandter, Hauptsache ein bisschen weiter weg wie die Eltern. Genau, um zurückzukehren, dann der Vater sitzt mit diesen zwei Jungs, sagen wir mal jetzt da, mit dir und deinem Freund, und dann redet der, kommt hier ein bisschen ins Gespräch, die Mutter kommt später dazu. Natürlich kann die Mutter auch von Anfang an dabei sitzen. Die Frau oder die Zukünftige sollte nicht von Anfang an dabei sitzen. Das eine Nasiha ist jetzt keine Sache von Pflicht, es ist nur eine Empfehlung, was wir beobachtet haben über die ganzen Jahre hinweg. Und natürlich ist das Ganze auch immer kulturabhängig. Solange eine Sache nicht Koran und Sunna widerspricht, sollte man sich versuchen, an diese Tradition und Kultur des Landes zu halten oder des Landes von dieser Person, die man heiraten möchte. Je nachdem, wie das eben bekannt gegeben ist. Und deswegen sollte man sich auch darauf vorbereiten, wie ist das bei denen, wenn du jetzt von einem anderen Land bist, wie ist das, wie wird das bei ihnen gehandhabt, bisschen nachfragen, nachforschen und dementsprechend sich darauf vorbereiten. Wenn jetzt nur die Mutter und der Vater da sind, sie werden dir auf jeden Fall ganz viele Fragen stellen. Du wirst durchlöchert, bombardiert teilweise mit Fragen und das sollte dich nicht aus der Fassung bringen. Versuch dich darauf vorzubereiten, überleg, was wollen sie von dir wissen. Meistens natürlich, was für eine Arbeit du hast, wie dein Verhältnis ist zu deinen Eltern, was für Freunde du hast, welche Moschee du gehst. Viele solche Details, um so viel wie möglich von dir herauszufinden. Und das sollten auch die Eltern tun. Also, liebe Schwester, falls deine Eltern das nicht tun, dann beauftrag sie damit, das zu tun. So viel wie möglich aus ihm herauszuholen, um natürlich zu schauen, passt diese Person. Oder passt die nicht zu uns? Gefällt mir das, was ich höre, oder gefällt mir das nicht? Und zwischendurch sollte die Frau oder kann die Frau ein bisschen vorbeilaufen. Sie bringt etwas, sie geht etwas und dabei sollte der Blick von dem Mann ab und zu auf sie fallen, damit er nochmal ein bisschen genauer schaut, gefällt mir das, was ich sehe. Später, wenn die Familie das zulässt, dass die Frau auch dabei sitzt und man direkt mit der Frau redet, kann man die Frau anschauen, die Frau kann den Mann anschauen, um zu schauen, jetzt ganz genau dieses Starren, was ich erwähnt hatte, ein bisschen genauer hinzuschauen, gefällt mir das, was ich sehe oder nicht. Natürlich mit einer gewissen Schamhaftigkeit, weil die Eltern sitzen trotzdem noch da, also muss man ein bisschen Respekt und Schamhaftigkeit haben. Und dann stellt man sich gegenseitig noch ein paar Fragen. Guck mal, kann ich mit der Person reden? Widerspricht sie mir gleich in jeder Sache? Komme ich damit klar oder nicht? Einfach um den Gesprächsfluss zu beobachten. Gefällt mir das, was er sagt, wie er es sagt, wie geht er mit mir um, schon am ersten Tag. Wenn schon am ersten Tag die Frau bemerkt, das gefällt mir gar nicht, wie er mit mir redet, dann braucht man gar nicht weiterreden. Dann sagt man Salam Aleikum am Ende und ruft nicht mehr an. Aber wichtig ist, wie gesagt, das sich kennenlernen, das Schauen. Und dieses Starren oder dieses Anschauen, alles überliefert von Ibn Abbas im Hadith. Der Prophet hat ihm gesagt, geh und guck. Ja, und Ibn Abbas ist gegangen und auf den Baum geklettert, hat geschaut. Damals hatten die nicht so Häuser wie wir hier. Oder einem anderen hat er gesagt, als er geheiratet hat, ich habe jemanden geheiratet, hat er gesagt, hast du schon geschaut? Er sagt, nein, noch nicht. Also die haben Nikah gemacht, die Vater und er haben schon bestimmt, aber er hat noch nicht die Frau gesehen. Er hat gesagt, geh und guck. Das ist eine Sache, die ein bisschen untergegangen ist. Und viele denken, dass das nicht wichtig ist im Islam. Doch das ist wichtig. Man muss ja neben dieser Person jeden Tag aufwachen können. Aber es ist eben nicht das Wichtigste. Das Wichtigste in unserer Religion, meine lieben Geschwister, ist die Religiosität. Dass man schaut, wie ist die Religion von dieser Person. Und vielleicht das Zweite ist der Charakter. Charakter und Gewohnheiten, komme ich damit klar, gefällt mir das. Aber das Wichtigste ist die Religion. Warum? Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam sagt, damit du Ruhe findest. Damit du Ruhe findest. Und das ist das Wichtige und deswegen wurden wir erschaffen. Der Mann für die Frau und die Frau für den Mann. Ja, damit wir beieinander, füreinander Ruhe finden. Und das ist eine sehr, sehr wichtige Sache. Und das klappt nur durch die Religion. Und es gibt, aber wie gesagt, das Aussehen ist auch wichtig. Jedoch gibt es einen schönen Spruch, dass man sagt, und ich fand den sehr, sehr, sehr, sehr gut. Das ist, der besagt, nicht die Schönheit zeigt uns, wie wir lieben, sondern die Liebe zeigt uns, wie wir schön finden. Das ist ein sehr, sehr schöner Spruch, finde ich. Und daran kann man sich orientieren. Wenn man feststellt, die Religion ist gut und der Charakter gefällt mir und das Aussehen, damit komme ich klar, dann inshallah ta'ala ist Khair und geht dann weiter. Wichtig ist eben, dass man, wenn man vor diese Sache tritt, wenn man sich Fragen stellt, wenn man vor Mutter und Vater tritt, dass man einen Plan hat. Dass man sagt, dass man dahin kommt mit einem Plan. Dass man nicht hingeht und planlos hingeht und noch arbeitslos zusätzlich. Also planlos ist schon schlimm genug, aber wenn man noch hingeht, arbeitslos dahin und man möchte gern heiraten, dann Allah muss da. Ich rate von so einer Person ab. Ich rate von so einer Person ab, meine liebe Schwester, denn du entscheidest, wie gesagt, für dein Leben. Wenn eine Person ohne Plan und ohne Arbeit auftaucht und der möchte dich haben, für was? Ja, da wird der Vater auf jeden Fall sagen, nein. Ja, Ausnahmen sind natürlich, wenn der Bruder gerade am Suchen ist, wenn er gerade aktuell so geworden ist, dann, Allahu alam, kann man vielleicht sagen, es gibt ja hier und da Ausnahmen, aber grundsätzlich sollte man immer erst eine Sache klären und dann zur anderen. Aber ja, das Ganze benötigt Arbeit, benötigt Aufmerksamkeit und diese Sache, man sollte sich für die Heirat vorbereiten und sich schauen, was ist alles wichtig. Ich meine, wenn man sich ein Haus kauft oder wenn man sich ein Auto kauft oder andere Sachen kauft, ein Handy allein schon kauft, du guckst, was das alles für Funktionen hat. Gefällt es dir, gefällt es nicht, wie sieht es aus? Informierst dich, bevor du kaufst und vergleichst das Ganze. Und so solltest du dich vorbereiten, solltest dir Unterricht anhören, du solltest dir Tipps und Ratschläge von Leuten holen, die schon geheiratet haben. Du solltest dir Mühe geben, in dieser Sache so viel wie möglich zu erlernen, damit du so wenig wie möglich Fehler machst. Und eines der wichtigen Sachen ist, dass du mit Arbeit kommst und mit einem Plan. Das heißt, dass wenn du sagst, auch, okay, ich habe gerade gekündigt, weil ich möchte gerne nach Medina gehen zum Studieren. Oder ich habe gerade gekündigt, weil ich möchte mir selbstständig was aufbauen. Das ist mein Plan. Da kann man vielleicht sagen, okay, bau doch erst dir was auf und dann komm. Da kann man sich drüber streiten, aber wichtig ist, dass man zeigt eben besonders dem Vater, hey, ich habe einen Plan, ich hab mir etwas vorgestellt und ich habe mir das aufgeschrieben, ich möchte das verwirklichen. Wenn der Vater natürlich das Gefühl hat, dass du auf seine kleine Tochter aufpassen kannst, wie er aufgepasst hast, dass du sie versorgen kannst, wie er sie versorgt hat, dann wird das Ganze inshallah ta'ala leicht und er lädt dich zum zweiten Mal ein. Auf dein Benehmen achtet wahrscheinlich eher die Mutter, deswegen solltest du ein bisschen mehr benehmen, ein bisschen mehr lächeln wäre nicht schlecht, vielleicht nicht zu viel. Genau, man kann das Ganze, die ganze beobachten, bei den Fragen sehr gut rausstellen, wenn man sich gegenseitig direkt Fragen stellt. Wenn die Eltern das natürlich erlauben und das sollten sie erlauben, damit man natürlich sieht, lade ich diese Person ein zweites Mal ein oder nicht, gebe ich mir überhaupt diese Mühe. Und wenn man Fragen stellt, dann schaut man nach religiösen Fragen vielleicht auch. Ja, aber nicht testende Fragen. Nicht, dass du hingehst und sagst zu deinen Eltern oder zur Frau, ja, wo ist Allah? Oder ist das und das Pflicht oder nicht Pflicht und ist das Haram? Nicht solche Sachen, sondern Sachen, die wichtig sind, inshallah ta'ala. Vielleicht, wie gesagt, zur Gebetszeit, wie beten alle, beten nicht alle. Wobei man beachten muss natürlich, dass die Frau, die du heiratest, wichtiger ist. Wie zum Beispiel der Bruder, der nicht betet. Ja, das ist ein bisschen unwichtiger, dass man da ein bisschen unterscheidet. Nicht, dass man sagt, ja, aufgrund, weil einer in der Familie nicht betet, dass du die Schwester ablehnst oder umgekehrt. Dass der, wenn der sagt, ja, ich bin der Einzige, ich bin neu konvertiert vielleicht sogar oder ich bin neu zurückgekommen, die anderen beten nicht, die sind nicht mal Muslime, dass man sagt, oh, okay, gleich weg mit dir. Nein, nein. Gib diesem Bruder, dieser Schwester eine Chance und schaut. Ja, wie schaut wichtig dir, wie gesagt, Religiosität, Benehmen, Aussehen und so weiter. In dieser Reihenfolge sollte das sein. Das Ganze sollte nicht länger als 2 Stunden gehen. Ja, natürlich, wenn man im Gesprächsfluss ist und das schön ist, dann nicht gleich nach 2 Stunden aufstehen und sagen, ich muss gehen, sondern das Gespräch schön beenden und aufstehen und gehen. Weil ich denke, 1, 2 Stunden ist dafür realistisch, ist in Ordnung. 3, 4 Stunden wäre schon zu viel. Damit man einfach ein Gefühl kriegt, will man diese Person noch mal sehen oder nicht, will man diese Familie noch mal sehen oder nicht. Und ganz wichtig, wenn man das Haus verlässt, ja, dann nicht einen Kommentar abgeben seinem Bruder, nicht sagen, ah, die hat mir gar nicht gefallen, was war das für eine Familie, auch andersrum nicht, auch oh, was war das für ein Typ. Nein, lasst mal ein bisschen Zeit vergehen. Am besten fürchtet ihr erstmal Allah in euren Worten und dann überlegt ihr und dann kann man sich vielleicht mit dem Bruder, der dabei war, austauschen. Wie er es gefunden hat, dann die Familie kann sich zusammensetzen, darüber reden und so weiter. Aber man sollte aufpassen, aber es gibt Situationen, die passiert sind, die einfach nicht passieren sollten, womit man andere Personen verletzt. Und das ist eines der Sachen, dass man seine Zunge hütet, besonders wenn man noch im selben Treppenhaus ist oder wenn man noch im Haus ist, wenn man noch einen hören kann. Man kann seine Gedanken für sich haben und Allah subhanahu wa ta'ala fürchten. Tayyib, das war inshallah ta'ala ganz kurz. Und diesmal war es ein bisschen länger als die anderen Videos, aber ich denke, das war wichtig zu erfahren. Falls ihr, meine lieben Geschwister, noch Informationen habt, Tipps habt, Ratschläge habt, Fragen habt, die man bei so einer Sache stellen kann, kommentiert mir das dringend in den Kommentarbox. Ich werde diese Sachen sammeln und wenn genügend da sind, inshallah ta'ala ein extra Video dazu machen und eure Tipps, eure Ratschläge, eure Fragen, die man vielleicht gegenseitig Fragen stellen oder eure Sachen, die man beachten sollte, posten. Sei es, ihr postet mir ruhig von eurem Land, wie es bei euch ist, erzählt mir, wie ihr das allgemein macht, wie es bei euch war, damit ich diese Sachen sammle. Wenn da gute Tipps sind, mache ich ein extra Video dafür, um eure Tipps, Ratschläge inshallah ta'ala bekannt zu geben, damit die anderen Brüder und Schwestern davon profitieren können und somit habt ihr auch ganz viele Hasanat gemacht. Und inshallah ta'ala, wie es dann weitergeht, nachdem ihr auseinandergegangen seid, seht ihr, erfahrt ihr inshallah ta'ala im nächsten Video. Deswegen abonniert diesen Kanal, aktiviert die Glocke da unten, damit ihr gleich Bescheid bekommt. Und wir hören uns inshallah ta'ala zum nächsten Video. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.